noch mehr und sprachen: Das Lied, oh, oh, oh, oh, oh, oh, das Lied, oh, oh. Nichts schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, siehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei gut,